The Morning Chronicle, 28. Juni 1880. Heute Nacht ist der sogenannte Kelly-Aufstand blutig niedergeschlagen worden. Ned Kelly wurde lebend gefangen genommen, alle anderen Mitglieder der Kelly-Gang wurden bei der brutalen Auseinandersetzung getötet, darunter auch der jüngere Bruder von Ned Kelly, Dan Kelly. Kehrt nun endlich Ruhe in unser aufgewühltes Land ein? Bist du Ned Kelly? Ja, bin ich. Dann verhafte ich dich wegen Straßenraub. In der Polizeikaserne in Benalla schickte Sergeant Whelan die zwei Constables weg und führte mich durch einen dunklen, engen Gang, der drei schwarze Türen mit vielen schwarzen Riegeln hatte. Und wie die letzte Tür aufging, schlug mir mein Schicksal in Form einer Wolke aus Moschus und Pisse und ungewaschener Männerhaut entgegen. So, das ist jetzt eine neue Parzelle. Dann nimm mal die Hände hoch. Ich drehte mich um, damit er mir die Handschellen aufschließen konnte. Du weißt, was man dir vorwirft, mein Junge? Ja, Sir. Und weißt du auch, welche Strafe du zu erwarten hast, wenn du verurteilt wirst? Nein. Tod durch den Strang, du Strolch. Die wahre Geschichte von Ned Kelly und seiner Gang. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Peter Carey. Aus dem Englischen von Regina Rawlinson und Angela Schumitz. Bearbeitung und Regie Annette Kurt. Zweiter Teil: Der Wechselbalg. Ich sollte noch viele Male zum Tode verurteilt werden, aber bei diesem ersten Mal war ich am wenigsten darauf vorbereitet. Ich weiß, dass du Harry Powers Spießgeselle bist. Und wenn du uns hilfst, ihn hinter Gitter zu bringen, dann bist du schon heute Abend wieder auf freiem Fuß. Aufstehen! Ich gehorchte und da kriegte ich auch schon einen Schlag in den Magen, dass mir die Luft wegblieb. Aber plötzlich sah ich trotz meiner Schmerzen und während ich noch um Atem rang, eine Wahrheit und eine Hoffnung aufglimmen. Wenn sie mich wirklich hängen wollten, würde er mich nicht schlagen. Aufstehen! Wie lautet deine Antwort? Sie haben mich doch noch gar nichts gefragt. Da schlug er natürlich nochmal zu. Aber er flößte mir damit, ohne es zu wollen, neue Zuversicht ein. Denn jeder Schlag erinnerte mich daran, dass ich nicht sterben würde. Als er schließlich die Tür hinter sich verriegelte, war ich völlig zerschunden. Doch was mich in dieser Zelle am meisten quälte, das waren nicht die Prügel und auch nicht die Drohungen mit dem Henkersstrick, sondern die Gedanken an meine Familie, die ohne meine Hilfe auskommen musste. Deshalb bat ich um Papier und einen Stift und fing an, meine Geschichte aufzuschreiben. Edward Kelly? Um Himmels Willen, wie alt bist denn du? Ich bin 15. Am Morgen des 11. Tages meiner Gefangenschaft kam eine seltsame bleiche Gestalt mit einem steifen Vatermörderkragen in meine Zelle. Ich bin Zinke. Ich bin 28 Jahre alt und als dein Anwalt bestellt. Ich habe kein Geld. Umso besser. Sonst müsste ich mir ja wirklich Sorgen machen. Meine Mutter hat auch nichts. Ich habe die Anweisung, dafür zu sorgen, dass du bis zum Abendessen wieder auf freiem Fuß bist. Sonst soll ich diesem Sergeant Whelan ein Karnickel aus dem Arsch ziehen. Und ihn zwingen, es roh zu verspeisen. Harry zahlt? Psst, Junge. Ich würde doch nie mit einem flüchtigen Gefangenen gemeinsame Sache machen. Verstehst du? Ja, Sir. Genauso wenig wie du. Jawohl, Sir. Also raus mit der Sprache, junger Mann. Wir haben nur eine halbe Stunde, bis die Verhandlung beginnt. Die Päckchen. Meine Trophäe. Dieses stinkende, wirre Rattennest aus Papier liegt jetzt vor mir ausgebreitet. Das einzige Andenken an den Kelly-Aufstand, das übrig bleiben wird. 13 Päckchen mit verschmutzten, verknitterten Papieren in Ned Kellys unverwechselbarer Handschrift. Erstes Päckchen. Sein Leben bis zum 12. Lebensjahr. Zweites Päckchen. Sein Leben 12. bis 15. Lebensjahr, 3. Päckchen. Sein Leben im Alter von 15 Jahren, 4. Päckchen. Sein Leben im Alter von 16 Jahren. Niederschreibe, sind die Ereignisse... Briefkopf des Gefängnisses von Benalla, wie im ersten Päckchen, 44 Seiten von mittlerer Stärke, ca. 8x10. In der Zeit meiner Abwesenheit. Einige Fingerspuren bzw. Flecken im Text, ansonsten in sehr gutem Zustand, wie in einem häuslichen Umfeld entstanden. Hatte sich bei meinem... Was ich hier niederschreibe, sind die Ereignisse, die meinen ersten Gefängnisaufenthalt unmittelbar folgten. In der Zeit meiner Abwesenheit, die ich auf Raubzügen mit Harry Power und im Gefängnis verbracht hatte, hatte sich bei meiner Mutter ein fescher Engländer eingenistet, Bill Frost. Bill hatte sich einfach an ihren Tisch gepflanzt und quatschte ihr nun die Ohren voll. Wenn du das nächste Hammelstu machst, Ellen, dann sieh doch zu, dass ein paar mehr von den fetten Stücken drin schwimmen. Sicher, Bill. Wie du meinst, Bill. Das nächste Mal werde ich ein paar extra fette Stücke für dich reintun. Als ich von meinem Gefängnisaufenthalt nach Hause kam, saß Bill Frost auf meinem Stuhl mit einem großen Teller Hammelstu vor sich. Hätte hier einer mal die Freundlichkeit, mir endlich die Kartoffeln zu bringen? Was ist das nur für ein unerzogener Sauerhaufen hier? Aber alle standen um mich herum und umarmten mich, also musste er erst mal warten. Vielleicht habe ich mich eben nicht klar ausgedrückt. Wo bleiben meine Kartoffeln? Er konnte noch so brüllen, aber ich ließ die Mädchen nicht weg. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als aufzustehen und sich seine Kartoffeln selber zu holen. Bald langten alle fröhlich zu, bloß Bill Frost nicht, der nichts Besseres zu tun hatte, als an mir rumzunörgeln, weil ich im Gefängnis gewesen war. Du musst dir mal überlegen, was für eine schlimme Belastung das Anwaltshonorar für deine Mutter ist, Ned. Um die Anwaltsrechnung braucht sich keiner Gedanken zu machen. Na sowas, Ellen, das habe ich ja noch nie erlebt, dass du dich so bereitwillig von 5 Guineas trennst. Es waren 4 Guineas, Bill. 4 Guineas, aha, nur 4. Und wer hat diese 4 Guineas bezahlt? Wer sagt denn, dass sie bezahlt sind? Ich hoffe bloß, du hast dir nichts von Harry Power schenken lassen. Du glaubst wohl, du kannst mir was vormachen, Ellen. Aber was denkst du denn, Schatz? Als ich in der Nacht aufwachte, weinte meine Mutter und Bill Frost schimpfte leise auf sie ein. Ich war daran gewöhnt, nicht hinzuhören, wenn mich etwas nichts anging, aber als Bill Frost zu meiner Mutter sagte, sie wäre Harry Powers Hure, musste ich mich einmischen und stand auf. Maggie fasste nach meinem Arm und wollte mich aufhalten, aber als ich um den Vorhang herumlief, kam sie mit. Sie sollen unsere Mutter nicht beleidigen. Hals Maul und geschlafen. Entschuldige dich, sonst breche ich dir die Nase. Frost wälzte sich langsam aus dem Bett. Er war sternhagelvoll, was mir nicht ungelegen kam, weil er eine größere Reichweite hatte als ich. Ich entschuldige mich. Er kniete sich hin und ergriff die Hand von meiner Mutter. Bill, Bill, nein, Bill, bitte nicht. Ich bitte dich um Verzeihung, Ellen, für alles, was ich jemals getan oder gesagt habe. Er streckte mir die Hand hin, aber als ich einschlug, brannten seine stumpfen Augen vor Gehässigkeit. Ich danke dir von Herzen. Damit nahm er seinen Hut und verschwand in der Nacht. Du holst ihn jetzt sofort zurück, Nelly. Und wenn das das Einzige ist, was du noch für mich tust. Du holst ihn zurück und sagst, dass es dir leid tut. Ohne seinen Lohn müssen wir verhungern. Ich bin wieder schwanger und er ist der Vater von meinem Kind. Na schön. Ich hole den Mistkerl zurück. Der Mond schien so hell, dass ich keine Mühe hatte, ihn zu finden. Ich schloss schnell zu ihm auf. Mutter hat von mir verlangt, dass ich mich bei Ihnen entschuldige. In Wirklichkeit habe ich Ihnen aber nur eins zu sagen. Wenn Sie sich jemals sitzen lassen, werde ich Sie aufstöbern und Sie im Schlaf über den Haufen knallen. Im Mondschein starrte er mich mit seinen Reptilienaugen an. Sagen tat er nichts. Kein Wort. Wir wendeten die Pferde und ritten langsam wieder nach Hause. Am nächsten Morgen war alles so, als ob nichts geschehen wäre. Meine Mutter trank ein Gläschen Schnaps gegen ihren Kater. Ich muss morgen früh für meinen Arbeitgeber Mr. Simpson eine Herde Vieh zum Haymarket nach Melbourne treiben. Ich werde wohl 7 Tage wegbleiben. Das war nichts Neues, das hatte er schon öfter gemacht. Als es ans Abschiednehmen ging, gab sich meine Mutter übertrieben fröhlich. Sie lief auf die Kuhweide und pflückte eine Löwenzahnblüte für Bills Knopfloch. Damit du schick bist für all die feinen Damen, die du in der Collins Street sehen wirst. Aber als er dann nach Laceby aufgebrochen war, musste sie sich sofort ins Bett legen. Es ist aus mit mir, Bill Frost. Er wird nicht wiederkommen. 7 Tage lag meine Mutter im Bett, die Hände auf dem Bauch. Am 8. Tag sollte Bill Frost zurückkommen. Aber als dann tatsächlich ein Pferd durch den Bach geplanscht kam, rührte sie sich nicht und ich musste rauslaufen und nachsehen. Aber es war ein sehr feuriger Hengst, auf dem ein schmächtiges Jüngelchen saß. Bist du nett? Seine nackten Füße waren gut 10 Zoll lang. Und da sah ich ihn mir erstmal ein bisschen genauer an, weil ich wissen wollte, mit was für einem Wesen ich es hier zu tun hatte. Er hatte ein verhärmtes Gesichtchen und sehr blasse, blaue Augen, wie man sie oft bei den Kindern von alten Vätern findet. Kommst du von Bill Frost? Er antwortete nicht, sondern hielt mir mit seinen langen, dünnen Stöckchenfingern nur einen braunen Umschlag hin. In dem Umschlag war ein Brief und ein nagelneuer Pfundschein. Pfund für Ma. Geh mit dem Jungen. Und da wusste ich, dass Harry Power mich sehen wollte. Es ist nicht weit. Ich will nicht. Und wenn er auch nur in Greta hockt. Den soll der Teufel holen. Ich hatte mir geschworen, nie wieder für Harry Power zu arbeiten. Was will er denn? Weiß nicht. Steht das nicht da? Ich las den Brief ein zweites Mal. Und da kam mir der Gedanke, dass Harry eine große Schwäche für meine Ma hatte und alles für sie tun würde. Warte, ich bin gleich wieder da. Ich schwang mir unsere krumme alte Vogelflinte über die Schulter und gab meiner Mutter einen Kuss auf die Wange. Dann drückte ich ihr die Pfundnote in die Hand. Das Geld ist von Harry, Ma. Er muss mir helfen, Bill zu finden. Der liebe Harry. Der gute, dumme, alte Kerl. Ich gab ihr noch einen Kuss und dann galoppierte ich mit dem Jungen los. Yeehaw, los. Ich war selber ein guter Reiter, so furchtlos wie jeder junge Bursche. Aber der andere war der reinste Wunderknabe. Und er ritt voraus, 2 Abhänge runter, die so steil waren, dass mir schier die Luft wegblieb. In einer dicken Staubwolke preschten wir durch Greta und dann ging es querfeldein durch Oxley und Tarrawinga. Und unterwegs schoss ich mit der Flinte 2 fette Karnickel. Du bist ein guter Schütze! Du bist der beste Reiter, den ich je gesehen habe. Nach 2,5 Stunden kamen wir an ein sehr schönes Farmhaus mit sauberen, ordentlichen Höfen. Hier wohnte der Junge. Seine Ma war auch sehr nett. Außerdem war sie eine hervorragende Köchin und setzte uns gedämpften Marmeladenpudding mit gelber Vanillesoße vor. Solche Köstlichkeiten hatte ich meinen Lebtag noch nicht gegessen. Als ich schon an der 2. Portion saß, ging die Tür auf, und Mr. Harry Power kam rein. Komm mit hinters Haus. Ich muss mit dir reden, Ned Kelly. Auf der Veranda hielt Harry mir Stiefel mit Gummizug hin. Ob die Stiefel als Entschuldigung oder Bezahlung gemeint waren, sagte er nicht. Aber er hatte sie abgekratzt und geölt und mit Lederfett eingerieben, bis sie so weich waren wie eine Damenbörse. Ja. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich hinzuhocken und die Stiefel anzuziehen. Sie drückten an den Zehen. Bequem? Ja, Harry. Geh und hol mein Pferd, dann kannst du sie einlaufen. Ich hatte mir geschworen, mir von ihm nichts mehr befehlen zu lassen. Aber andererseits brauchte ich seine Hilfe, wegen Bill Frost. Also tat ich, was er von mir wollte, und ging auf die Weide und fing seine arme, alte, schweifschlagende Stute ein und suchte mir seinen Sattel, der über einem Zauntritt hing. Rauf auf den Gaul! Meine Ma braucht deine Hilfe. Bill Frost ist nach Melbourne abgehauen. Meine Ma ist kreuzunglücklich. Ah ja? Ja. Tja, dann habe ich Neuigkeiten für dich. Frost ist überhaupt nicht nach Melbourne geritten. Doch, das weiß ich genau. Ist er nicht bei den 5 Kreuzen? Ist er doch bei den 5 Kreuzen? Ist er nicht bei der Macht des Todes. Er ist in Peter Martin Star Hotel in Wangaratta. Da ist er auch die ganze Woche gewesen, keine 10 Meilen von hier. Du hast ihn gesehen? Ich nicht, aber Maguire. Ich kenne keinen Maguire. Maguire hat den guten Will gesehen. Und er sagt, der Mann haut mächtig auf die Pauke. Er und seine neue Flamme, Bridget Cotter. Bridget Cotter? Wenn er sich nicht mit dem Weibsbild vergnügt, hockt er im Wirtshaus und erzählt rum, wie Ned Kelly gedroht hat, ihn über den Haufen zu schießen. Ah, du kriegst eine rote Birne. Er macht sich lustig über dich und du stehst als Depp da. Und inzwischen kennt die Geschichte in Wangaratta schon jedes Kind. Er ist ein Schwein. Und meine Mutter ist guter Hoffnung. Er behauptet auch, dass du ein Feigling bist. Stimmt das auch? Bist du ein Feigling? Sag das nicht, Harry. Du weißt doch, dass es nicht wahr ist. Dann weißt du, was du zu tun hast. Wir ließen die Dämmerung unten im Tal zurück und ritten einen Berg hinan. Oben auf den Gipfeln lag noch das Abendrot, während es unten im Tal schon dämmerte und sogar die Würgekrähen fast verstummt waren. Was hältst du von dem Jungen? Er heißt übrigens Shen. Ich habe noch nie einen so guten Reiter gesehen. Ich habe nämlich den starken Verdacht, Shen ist gar kein Mensch, sondern ein Wechselbalg. Ein Wechselbalg? In der Nähe von Tipperary hat es mal ein Ehepaar gegeben, dem man in der Nacht sein Kind geraubt hatte. Das sogenannte Kind, das ihnen dafür untergeschoben wurde, war sehr seltsam. Man konnte ihm an den trüben Augen ansehen, dass es uralt war. Ich habe den Wechselbalg nie selber gesehen. Aber meine Mutter kannte den Jungen und sie erzählte mir, er hätte die Fähigkeit gehabt, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Er nähte gern. Und obwohl das für einen Jungen ein merkwürdiger Zeitvertreib ist, machte sich keiner über ihn lustig. Wenn er zu Hause war, saß er am Feuer und arbeitete an einem ganz besonderen Flickenumhang, wie noch keiner je gesehen hatte. Und es wusste auch keiner, wo er die Farben dafür hernahm. Vor allem war da ein Rot, wie man es in bunten Kirchenfenstern findet. Dabei hatte seine Mutter überhaupt nichts Rotes zum Anziehen, nicht das kleinste Fitzelchen Stoff. Die Zeit verging und seine Geschwister wurden erwachsen und kriegten selber Kinder. Aber der Junge wurde keinen Tag älter. Obwohl manche fanden, dass seine Augen immer heller wurden und keiner eine Erklärung dafür hatte, wie man für einen einfachen Umhang so lange brauchen konnte. Eines Tages ging die Mutter zum Priester und sagte, dass der Junge eine Frage hätte und ob Hochwürden zu ihnen kommen könnte. Als der Priester ins Haus kam, wartete der Junge schon neben dem Feuer auf ihn. Komme ich in den Himmel? Ja oder nein? Eines kann ich dir versprechen. Wenn du auch nur einen Tropfen von Adams Blut in den Adern hast, sind deine Chancen genauso gut wie meine. Und wenn nicht? Dann kommst du nicht in den Himmel. Da stieß das arme Geschöpf einen fürchterlichen Schrei aus und ließ den Flickenumhang fallen und rannte davon. Es ward nie wieder gesehen. Aber seine Eltern bewahrten den Umhang noch viele Jahre auf. Es war ein Bild drauf von der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Und alle, die es sahen, haben berichtet, dass es wunderschön war. Ohne dass ich es gemerkt hatte, waren wir schon an unserem Ziel angekommen. Harry starrte auf eine graue Stute, die an einem Pfosten vor einem dreckigen Zelt angebunden war und mir sehr bekannt vorkam. Erkennst du die Stute da wieder, Sohnemann? Das Schicksal hatte uns direkt zu unserem Opfer geführt. Ich lud meine Waffe und stand jetzt direkt vor einem gelben Strick, der quer vor dem Eingang des Zeltes gespannt war. Ein Schild baumelte daran. Bitte nicht stören. Und neben dem Eingang hing ein löchriger roter Lampion an einem Bambusstock. Harry zwinkerte mir zu und machte den gelben Strick los und das Schild fiel auf den Boden. Als er mich reinschubste, hatte ich keine Ahnung, dass ich mich im nächsten Augenblick in einem Bordell wiederfinden würde. Verschwinde, mach schon, Missy! Sie funkelte mich zwar mit ihren mandelförmigen Augen wütend an, aber sie warf sich trotzdem einen schwarzseidenen Morgenmantel über und gehorchte. Komm schon, nimm deine Knarre runter, ehe du ihr Schaden anrichtest. Er breitete die sonnenverbrannten Arme aus und dachte gar nicht daran, seine Blöße zu bedecken. Schieß ruhig, wenn du unbedingt willst. Willst du den Rest von deinem ganzen verpfuschten Leben hinter Gittern verbringen? Du bist ein Verräter und Lügner. Mach mir keinen Mörder aus dem Jungen. Bist du das, Harry Power? Wer sonst? Das weißt du doch ganz genau. Dann pfeif deinen tollwütigen Köter zurück, Harry. Der Junge soll wirklich nicht sein ganzes Leben hinter Gittern verbringen, da hast du recht. Aber er hat einen Stellvertreter. Und das bin ich. Und damit schob Harry Power sich auch schon ins Zelt, die schwere amerikanische Repetierpistole in der linken Hand. Mit der rechten packte er Bill Frosts Gehänge. Was haben wir denn da für ein Würstchen, Bill? Nicht Harry. Aber dieser Schwengel hat ja schon viele Schirrereien gemacht, Bill. Harry, nee, du, ich gebe auf, ja? Lass es gut sein. Dass dieser Schwengel von einer dicken Ader mit Blut versorgt wird, weißt du. Aber natürlich weißt du das. Du bist ja ein ganz helles Kerlchen. Hast du nicht den Spitznamen Ja, aber? Ja, aber, Frost? Ja, aber ich weiß alles besser, Frost? Wenn ich dir dein Gehänge wegschieße, fängt es ziemlich übel an zu bluten, Bill. Oh Gott, nein, Harry. Ned, suchst du mir bitte mal Bills Stiefel? Aber Bill hatte die Hure in seinen Tanzschuhen besucht. Ich hob sie auf und sie waren sehr leicht und zierlich. Die Sohlen so dünn wie Papier. Bitte, Harry. Es tut mir leid. Was ich auch immer getan habe. Entschuldige dich bei dem jungen Mann, nicht bei mir. Ned, mach doch bitte mal einen Schuhriemen raus. Sei so gut. Was hast du vor? Also, Bill, was du gleich unbedingt brauchst, ist eine Tourniquetpresse. Ich kannte das Wort nicht. Genauso wenig wie Bill Frost. Du weißt nicht, was eine Tourniquetpresse ist, was? Den Tag muss ich mir im Kalender rot anstreichen, ja, aber... Aber ja doch, ohne Tourniquet-Presse verblutest du. Und das hast du dir dann selber zuzuschreiben, also pass gut auf, Bill. Du bindest dir jetzt den Schuhriemen um den Schwengel. Ich würde es schon selber für dich machen, aber ich brauche eine Hand für die Kanone. Oh Gott, Harry, bitte, bitte verschon mich doch, bitte. Ja, aber kannst du mir auch versprechen, dass du nie wieder über den jungen Ned herziehen wirst? Ja. Ja, was? Ja, das verspreche ich dir. Ja, aber kannst du mir auch versprechen, dass du 1 Pfund die Woche für den Unterhalt von Mrs. Kellys Kind beisteuerst? Ja, das hätte ich ja sowieso gemacht. Dann verschone ich dich. Rief Harry und schlug ihm den Griff seiner Pistole über den Schädel. Mit verheulten Augen und dicken Lippen kroch er für uns zu Kreuze, aber als wir das Zelt verließen, sah ich, wie sein großer, brutaler Schatten zum Rachewerkzeug griff. Power, du miese Ratte! Ich feuerte sofort aus der Hüfte und dachte, ich hätte daneben geschossen, aber dann fing er an zu taumeln und stieß wankend gegen den Lampenring. Und als er sich den Bauch hielt, quoll das schwarze Blut wie Marmelade zwischen seinen Fingern vor. Dieser eine Schuss genügte. Und ich war wieder Harry Powers Lehrling. Wir flohen gemeinsam und Harry hatte in Erfahrung gebracht, dass Bill Frost noch am Tatort verstorben war. Wenn es eine helle Mondnacht war, ließ er mich oft allein, mit einem einschüssigen Vorderlader und 2 Zündhütchen als einzigem Schutz. Und erst sehr viel später habe ich von Maggie erfahren, dass sie sich immer freute, wenn der Mond schien. Denn das waren die Nächte, in denen der alte Harry aus den Warby Ranges runtergeritten kam, um meiner Mutter den Hof zu machen. Meiner Mutter machte er glauben, ich wäre nach New South Wales gegangen, während er mir erzählte, dass die Polizei am 11 Mile Creek kampierte, um mich zu verhaften. Was für ein Netz erspann. Natürlich glaubte ich ihm, denn er war der Einzige, der zwischen mir und dem Galgen stand, und ich hielt ihm willig die Pferde, wenn er seine Überfälle beging, und schoss jeden Abend ein Känguru oder ein Opossum oder ein paar Buschtauben und setzte ihm nie 2-mal hintereinander das gleiche Essen vor. Doch dann kam es zu einer denkwürdigen Begegnung. Weiter weg vom 11 Mile Creek hätten wir kaum sein können, als wir auf einmal einen Reiter den Weg raufkommen sahen, auf einer erschöpften grauen Stute. Nicht möglich. Als Bill Frost uns zwei erblickte, wurde er so käseweiß wie sein nackter Engländerarsch und er griff zu seiner Vorderladerpistole. Wir haben gehört, dass du gestorben bist. Woran? Harry hat gehört, dass du tot bist. Dass du an meiner Kugel verblutet bist. Harry Power ist ein Lügner. Das müsstest sogar du langsam mal kapiert haben. Er war 2-mal bei mir, im Hospital. Und einmal habe ich ihn bei deiner Mutter gesehen, als ich meine Viehpeitsche abgeholt habe. Guck ihn dir doch an, ja? Hier, siehst du, wie er mir zuzwinkert? Nichts für ungut. Der hat's deiner Mutter besorgt. Nichts für ungut. Du dreckiger Lügner. Du dreckiger, elender Lügner! Es war mir egal, wie ich ihn nannte. Aber Harry Power konnte es sich nicht leisten, dass ein Junge so mit ihm umsprang. Und er zückte den 31er Colt und drückte ihn mir an die Schläfe. Dafür entschuldigst du dich. Es tut mir leid, Harry. Lauter. Entschuldigung, Mr. Power. Du hast dich geirrt. Ja, ich hab mich geirrt. Er nahm mir den Colt vom Kopf und ließ den Hahn zurückschnappen. Und dann erst fing er wieder an zu grinsen und verpasste mir eine Ohrfeige. Ich lächelte zurück und legte ihm die linke Hand auf die Schulter. Er war ein schwerer, starker Mann und ich spürte die Kraft, die in ihm steckte, aber ich hatte keine Angst mehr vor ihm und rammte ihm die Faust in die Gedärme. Wie er sich zusammenkrümmte, kriegte er noch einen Schlag gegen die Kehle, worauf er ein schreckliches Geräusch von sich gab, und dann sprang ich zurück und nahm ihm den Revolver ab und hielt ihn ihm an den kantigen Schädel. Möchtest du leben oder sterben? Ich bring dich um! Obwohl mein Blut kochte, konnte ich ihn dennoch nicht töten. Ich steckte die Waffe in den Gürtel und in diesem Moment fing es an, wie aus Kübeln zu regnen. Ich drehte mich um und ritt gemächlich davon. Bill Frost und Harry Power blickten mir nach wie 2 Klosettratten. Police Gazette, 15. Mai 1870. Endlich ist es der Polizei gelungen, Mitglieder der Gang von Harry Power zu schnappen. Für die Ergreifung von Harry Power selbst ist jetzt ein Kopfgeld von 500 Pfund ausgelobt worden. Die Polizei hofft so, den Bushranger bald zur Strecke zu bringen. 5. Päckchen Verrat. Einfaches Papier, 20 linierte Seiten, ca. 9x12, linksseitig ausgerissen. Blaue Tinte an den unteren Rändern Stockflecken. In der katholischen Schule in Beveridge lernten wir mehr über die Verräter als über die Heiligen, sodass ich schon mit 5 Jahren die Namen Jean Cognet und Edward Abbey aufsagen konnte und auch den armen Anthony Perry kannte, der die Rebellen schließlich doch noch verriet, nachdem ihm die Engländer den Kopf mit Pech und Schießpulver verbrannt hatten. Andersrum kannte aber auch ich die Namen der Schmiede aus Athy, Tom Murray und Owen Finn, die die Rebellen nicht verrieten, obwohl sie ausgepeitscht und gefoltert wurden und ihre Schreie durch die ganze Stadt gelten. Neddy, mein Junge, dein Schweigen bringt dich doch nicht weiter. Wenn du nicht redest, dann wird es sicher dein Onkel Jake Lloyd tun. Die 500 Pfund jedenfalls könnte seine Familie gut gebrauchen. Deine nicht? Auch wenn mich Harry Power schlecht behandelt hatte, konnte ich ihn nicht verraten. Während der ganzen langen dunklen Nacht in der Richmonder Polizeikaserne malte ich mir aus, dass man uns alle wegen meinem Starrsinn bestrafen würde. Aber als der kalte Morgen dämmerte und ich die Belohnung ablehnte, drohte mir keiner. Und ich war zu erleichtert, um mir darüber Sorgen zu machen oder es auch nur seltsam zu finden. 2 Tage später wurden überraschend sämtliche Anklagepunkte gegen mich fallen gelassen und mit der gnädigen Erlaubnis der Königin von England durfte ich mich in Wind und Regen als freier Mann auf den 13 Meilen langen Weg zu unserer Farm machen. Ich war 3 Wochen gefangen gewesen, aber Mutter sagte kein Wort zu meiner Begrüßung, als ich heimkam. Was hast du? Stink ich etwa? Sondern schöpfte stumm die fette, gelbe Sahne aus dem Topf in eine kleine braune Schüssel. Würde jetzt bitte mal einer mit mir reden? Ich nimm's dir nicht übel, Ned. Ehrlich nicht. Was denn? Ja, du weißt doch. Ich weiß gar nichts. Na, dass du Harry Power verpetzt hast. So erfuhr ich, dass Harry Power doch noch verhaftet worden war. Sie hatten ihn sich geschnappt in seinem Versteck, oberhalb von den Queens. Ja, aber ich habe Harry nicht verraten. Tante Kate hat es schon vorher gewusst und sie hat uns alles erzählt. Sie hat gesagt, dass sie dich freilassen, wenn du den Greifern verrätst, wo Harry ist. Und dann haben sie Harry verhaftet. Deine Schwester Kate ist eine elende Lügnerin. Ihr Mann hat Harry an die Greifer verkauft, nicht ich. Raus. Raus aus meinem Haus. Ich will dich nicht mehr sehen. Judas. Judas? Jawohl, Judas. Das war die schlimmste Beleidigung meines Lebens. Wie kannst du mir das antun? Ich zitterte am ganzen Leib, als ich daran dachte, was das für eine unnatürliche Mutter war. Dass sie eher ihrer Schwester glaubte als ihrem eigenen Sohn. Die Lloyds haben Harry Power für 500 Pfund verkauft. Gütiger Gott. 6. Päckchen. Durch die Verhaftung Harry Powers ausgelöste Ereignisse. Zwölf Seiten, circa 8,5 mal 9,5, bestehend aus 6 auseinandergefalteten, beschriebenen Briefumschlägen. Alte Briefmarken teilweise entfernt. Die Umschläge adressiert an Mrs. M. Skilling, Greta, Kolonie Victoria. Die Schrift ist außergewöhnlich klein, stammt aber unverkennbar von Kelly. Dass ich kein Verräter war, aber damit... Meine Mutter wusste, dass ich kein Verräter war, aber damit stand sie unter all ihren Schwestern alleine da. Bis auf die tatsächlich schuldige Kate Lloyd natürlich, die zusammen mit ihrem Mann Jack die besten Gründe hatte, die üble Verleumdung nach Kräften weiter zu verbreiten. Bald wurde ich von allen meinen Tanten und Onkeln gehasst, aber am meisten von Jimmy Quinn und Pat Quinn, die sogar verlangten, dass ich ausgepeitscht werden sollte. Bis zu Harrys Verhaftung war ich im Bezirk gut angesehen gewesen, aber jetzt wechselten die Leute auf die andere Straßenseite rüber, wenn sie mich sahen, und keiner gab mir mehr Arbeit. Zu allem Überfluss lief mir dann auch Constable Hall über den Weg. 2 speckige Zentnerpolizei und genauso unbeliebt wie ich. Wie man hört, suchst du Arbeit. Man lässt mich hier zurzeit nicht mal Nachthilfe auslernen. Da dürfte sich was Besseres finden lassen. Du könntest für mich einen Zaun für eine Pferdekoppel bauen. Ich gebe dir 5 Schilling am Tag. Dass ich jetzt auch noch bei den Greifern in Lohn und Brot stand, machte mich umso mehr zum Prügelknaben. Aber weil ich sowieso schon als Verräter verschrien war, dachte ich mir, das könnte meinem Ruf nun auch nicht mehr schaden. Aber da irrte ich mich. An dem Tag, als ich meine Arbeit antrat, wurde Harry Power zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Und nachdem sich diese harte Strafe rumgesprochen hatte, machte man mir noch mehr die Hölle heiß. So begann eine sehr schwere Zeit für uns auf unserer Farm. Nie mehr hob meine Mutter erwartungsvoll den Kopf, wenn sich ein Pferd näherte. Nie mehr blickte sie gespannt den dunstigen Weg lang, um zu sehen, ob es Bill Frost war oder Harry Power mit einem neuen blauen Kleid oder einer Manteltasche voll biernasser Geldscheine. Wieder erzählte meine Mutter uns Geschichten, so wie früher, als mein Vater im Gefängnis war. Ich war zwar alt genug für meinen ersten kümmerlichen Bart, aber auch noch nicht zu alt für die Legenden von Conchoa und Daedra und Königin Maeve und von Cuchulin in seinem Streitwagen, der mit Spießen und Messern gespickt war, und ich wünschte mir sehr, ich könnte mich ebenso gut gegen die Welt verteidigen. Wenn meine Mutter erzählte, spiegelte sich das Feuer in ihren Augen, und wo man in der Hütte auch hinsah, überall lauschten die Kinder mit gespitzten Ohren und pochendem Herzen. Wir wussten überhaupt nicht, wie glücklich wir waren. Als ich eines Morgens am Fenster stand, sah ich einen kleinen Burschen, der in lehmverkrusteten Gummistiefeln den Weg raufkam. Nicht größer als ein Kobold, circa 5 Fuß, aber breitschultrig, mit einer hohen Stirn und einem üppigen Vollbart und einem wiegenden Gang, mit dem er wohl mühelos 100 Meilen zurücklegen konnte. Während er sich den gelben Lehm von den Stiefeln stampfte, erkannte ich ihn. Es war Ben Gould, der Hausierer, der auf der Hand als Dieb gebrandmarkt war. Er hatte einen Wagen, der mit Stoffballen bepackt war und mit Kleidern und Hüten und Stiefeln mit Gummizug in großen und kleinen Größen. Dieser Wagen steckte nun auf unserer Farm im Schlamm fest. Mister, ich habe da mal eine Frage. Ob ich wohl bei Ihnen für 6 Pence am Tag Kost und Logis kriegen könnte, bis der Boden wieder trocken ist. Das war eine gewaltige Summe für uns. Und mit der ersten Rate schickten wir sofort Dan nach Greta, dass er uns schnell 1 Pfund Zucker holte. Zucker war genau, was wir brauchten. Er heiterte uns immer auf und so auch diesmal. Aber Gould selber war sogar noch besser. Er war ein sehr lustiger Mann mit Lachfalten um die Augen, der seinen Schwung und Elan mit uns teilte. Hätten wir tief in Ben Gould reinsehen können, hätten wir in seiner Seele eine uns sehr vertraute Wut glimmen sehen. Denn trotzdem er kein Ire war, brannte auch in ihm das Feuer, das die englische Regierung in jedem armen Mann entfacht, den sie in Sträflingseisen schlägt. An diesem ersten Abend war er der vergnügteste Mensch, den man sich vorstellen kann, und zu mir war er besonders nett. Aber das Schönste war, dass er meine Mutter zum Lachen brachte. Es war ein Wunder. Aber der Hausierer schaffte es, dass ihr vor lauter Lachen die Tränen über die Backen liefen. Am nächsten Morgen waren die Wolken abgezogen und die duftend grüne Erde dampfte in der Sonne wie frisch gewaschene Wäsche. Ich wachte von Ben Goulds Lachen auf. Er stand in Unterhemd und Hosenträgern auf der Veranda, und seine Zähnen guckten aus den Socken. Tretet näher, meine Herrschaften, meine Kellys. Auf der anderen Seite vom Zaun stand eine klapprige alte Stute, eine räudige, kreuzlahme Mähre, die bestimmt schon 5 Jahre alt war. Aber sie wurde von einem jungen Wallach bedrängt und gebärdete sich so kokett, wie wenn sie das hübscheste Pferdchen aller Zeiten wäre. Den Gaul kenne ich. Das ist das Zugpferd vom alten McCormick. Wir hatten noch nie was von einem McCormick gehört. Aber nun erfuhren wir, dass er und seine Frau auch Hausierer waren. Genau wie Mr. Gould. McCormick war Schließer im Dämonenland. Womit er meinte, dass McCormick in Van Diemen's Land Gefängniswärter gewesen war. Ned, am besten bringst du den elenden Klepper schnell wieder zurück. Sonst behaupten die Greifer noch, du hättest ihn gestohlen. Das würde mir die Polizei nie zutrauen, dass ich so dumm wäre, einen wandelnden Sack Knochenleim zu stehlen. Keine Widerrede, Junge. Schaff den Gaul in die Stadt. Die McCormicks machen der Station. Du kannst ihren Wagen leicht erkennen. Der Name steht drauf. Er geht nicht in die Stadt. Ach, nein? Danny geht. Mein Ned lasse ich vorläufig nicht mehr nach Greta. Also brachte Dan das Pferd in die Stadt, während meine Mutter und Gracie die Kühe molken und ich das Feuer anzündete, damit Maggie Frühstück machen konnte. Der erste Weizenfladen lag noch nicht in der Pfanne. Da kamen 2 Gestalten in rasender Eile den Weg runter und durch den Bach geprescht, dass das Wasser nur so spritzte. Vor unserer Hütte schwangen sie sich wie auf Kommando gleichzeitig aus dem Sattel. Die McCormicks! Mr. Good sprang auf und stellte sich ihnen in den Weg. Nett von euch, mir mein Pferd zurückzugeben. Nachdem ihr es geschunden habt. Keiner hat euren Gaul geschunden. Der Junge hat ihn euch bloß kostenlos wiedergebracht. Ihr habt es geschunden! Ja, da braucht ihr gar nicht abzulenken. Wozu sollte ich ihren Gaul nehmen, wenn wir selber 20 Pferde hatten, die mindestens genauso viel taugten? Oh, wir kennen dich! Mrs., ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Oh, du bist Harry Powers Spießgeselle und du hast ihn verraten. Und dass du ein Dieb bist, weiß jeder Mensch von hier bis nach Wangaratta. Du hast mein Pferd geschunden, du Strolch, du! Ben Gould griff nach dem Ochsenzieher, der an der Veranda hing. Schade, wirklich schade, dass ihr schon weg müsst. Wir bleiben! Ich gebe euch das Fell! Damit sprang er von der Veranda und ließ die Peitsche knallen, dass Steine und Holzsteine in die Höhe spritzten und quer über das Dach in den Hühnerhof flogen, von wo sofort lautes Gegacker und Flügelschlagen zu hören waren. Wir bleiben! Aber Mrs. McCormicks Mann hatte mehr Verstand. Er nahm ihren Arm und zerrte sie zu den Pferden und sie ritten davon. Meine Geschwister fanden das alles sehr komisch. Aber Ben Goulds Blut hatten die McCormicks so in Wallung gebracht, dass er wütend die Veranda rauf und runter marschierte und überhaupt nicht mehr aufhören konnte zu fluchen. Bald darauf wickelte er ein paar Schafhoden in ein Stück Papier und legte ein Briefchen dazu, in dem er Mr. McCormick riet, sie sich umzubinden, bevor er es seiner Frau das nächste Mal besorgte. Hier, bringst du das für mich in die Stadt? Obwohl ich meiner Mutter versprochen hatte, aus Greta wegzubleiben, machte ich mich auf den Weg. Weil die McCormicks nicht bei ihrem Wagen waren, legte ich das Geschenk so ab, dass sie es finden mussten. In einem der neuen Holzhäuser, die zwischen den flachen, friedlichen Weiden entstanden waren, wohnte Mrs. Danaher, eine alte Irin, die mir zurief, sie hätte eine Nachricht für meine Mutter. Sie bat mich rein und ich leistete ihr bei bitterem Teekuchen und starkem schwarzen Tee ein Weilchen Gesellschaft. Als ich schließlich nach Hause ritt, musste ich an O'Briens Hotel vorbei, wo das saubere Pärchen auf der Veranda stand. Wir zeigen dich an! Du kriegst eine Anzeige wegen dem Paket. Ich könnte sie wegen Verleumdung anzeigen, wenn ich wollte. Denn weder Gould noch ich haben ihre Schindmähre gestohlen. Da kam Mrs. McCormick die Treppe runtergerannt und schwenkte drohend ein Ochsenschienbein. Wer wird dir schon glauben? Du wirst doch von allen Menschen im Bezirk verachtet! Du bist ein Feigling, der sich hinter den Rücken seiner Mama versteckt! Nach dieser Beleidigung stieg ich ab und Mrs. McCormick schlug mit ihrer lächerlichen Waffe nach meinem Pferd, das daraufhin einen Satz nach vorne machte, und weil ich es am Zügel hielt, riss es meine Faust mit, die auf McCormicks Nase prallte, worauf dieser das Gleichgewicht verlor und platt auf den Boden landete. Als ich das Pferd festband, um die Angelegenheit ein für alle Mal zu bereinigen, kam Constable Hall aus der Hotelschenke. Wie eine glänzende alte Spinne, mitten aus ihrem Netz. Was ist hier für ein Geschrei? Constable, ich werde verleumdet! Da holten die McCormicks das Paket und Constable Hall packte die Hoden aus und las den Brief und ich werde nie vergessen, was für ein Grinsen ihm dabei übers Gesicht huschte. Hast du das geschrieben? Fragte er, aber ich schwieg, weil ich Ben Gould nicht verraten wollte. Am nächsten Tag stellte man mich vor Gericht. Dafür, dass ich McCormick geschlagen hatte, kriegte ich 3 Monate... und nochmal 3 für die Hoden und wurde zusätzlich verpflichtet, 1 Jahr lang die öffentliche Ordnung zu wahren. Über den überfüllten Gerichtssaal hinweg suchte ich den Blick meiner traurigen alten Mutter. Sie wusste besser, was mir bevorstand. Beechworth Advertiser, 13. Oktober 1870. Wo geht dieses Land nur hin? In der Umgebung von Greta treiben sich seit vielen Jahren immer wieder richtiggehende Gangs junger Wilder herum, die von Kindesbeinen an als Schurken und Streuner erzogen wurden und ständig in Schwierigkeiten geraten. Und am Sonntag erfuhren wir, dass wieder einer von ihnen einen ihrer Streiche verübt hat, obwohl er erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden war. Ich war 17 Jahre alt, als ich aus dem Gefängnis kam. 6 Fuß, 2 Zoll groß mit breiten Schultern. Meine Hände waren so hart wie der Hammer, den ich hinter den Mauern des Gefängnisses in Beechworth geschwungen hatte. Ich hatte einen dichten Bart und war kein Kind mehr, auch wenn ich eigentlich nie eine richtige Kindheit oder Jugend gekannt habe. Die letzten Spuren, die ich davon noch in mir trug, verlor ich im Gefängnis. Sie wurden mir aus dem Leib gekocht, wie Fett und Mark in einem Teig. Siebentes Päckchen. Was passierte, als ich im Gefängnis saß? Leinengebundenes Tagebuch mit 50 Seiten im Kleinformat, circa 3x4¾. Unter dem Adressfeld, auf dem die Einträge ab Februar 1879 datiert sind, klebt das kleine Verlagsetikett J.Jill, Gerald Harry. Ich war kaum entlassen. Ich war kaum entlassen worden, als ich wieder für 3 Jahre einfuhr. Man hatte mir ein gestohlenes Pferd untergeschoben. Ich konnte echt nichts dafür. Etwa in der Mitte meines ersten Jahres im Gefängnis musste sich meine Mutter mal wieder mit der Mühsal des Witwenlebens herumschlagen. Sie stand mit einem Hammer in der Hand auf einem Stuhl und versuchte, ein Blech anzunageln, um den kalten Regen von ihrer Hintertür fernzuhalten. Gerade hatte sie sich zum zweiten Mal auf den Daumen geschlagen, da bemerkte sie, dass ein Fremder neben der Pferdekoppel stand und ihr zusah. Es war ein alter Kerl in einem schrecklich zerschlissenen Mantel und zerschlissenen Hosen, und meine Mutter hielt ihn für einen Landstreicher, und er tat ihr leid. Ich hätte nix gegen Tropfen Brandy. Vielleicht willst du ja einen Tee. Den könnte ich dir anbieten, sogar mit Zucker. Tatsache ist, ich bin ein Rattenfänger. Ich hab keine Ratten. Das kannst du gar nicht wissen. Das weiß nur ich. Was willst du damit sagen, du stinkender alter Halunke? Glaubst du etwa, ich kenne mein eigenes Haus nicht? Was ich glaub, soll dir egal sein. Ich bin Kevin, der Rattenfänger. Und diesen Namen wirst du so schnell nicht vergessen. Ich werde dir eine Rattenplage in deine Schenkel schicken. Genau in dieser Nacht kam die Rattenplage in die Hütte. Ratten waren im Mehl und in den Wänden und auf den Kindern, die mitten in der Nacht zu schreien anfingen. Und das war ganz schrecklich. Die Ratten brachten den Durchfall, der unsere liebe kleine Ellen befiel. Das Kind von Bill Frost. Kinder, ihr müsst mir den Rattenfänger suchen. Hier. Jeder nimmt eine Flasche Brandy mit. Damit wer auch immer ihn findet, mein Vergehen wieder gut machen kann. Sie zogen los in die 3 Orte. Dan nach Beechworth und Maggie nach Benalla und Kate nach Wangaratta. Doch obwohl Kevin der Rattenfänger überall wohl bekannt war, stießen sie nirgends auch nur auf die geringste Spur von ihm. Als sie an jenem Abend nach 11 Mile Creek zurückkamen, betete ihre Mutter zur Jungfrau und die kleine Schwester lag kalt und tot in ihrem Korb. Aber das war noch lange nicht alles. Dan bekam plötzlich schlimme Kopfschmerzen und meine Mutter fuhr mit ihm auf den Ponykarren nach Glenmore, wo Tante Margaret Quinn ihm den Kopf kahl schor und ihm dann einen Senfwickel auflegte, und danach ließ er sich von keinem mehr an den Kopf fassen. Es gab noch viele andere Krankheiten. Warzen und Eiterbeulen, die nur zum Aufplatzen gebracht werden konnten, wenn einem eine heiße Flasche auf die Haut gelegt wurde. Und dann wurde das Pferd von meiner verheirateten Schwester Annie gestohlen und so fiel sie in die Hände von Constable Flood. Es heißt, dass Raben bei der Paarung aus den Augen bluten. Meine Schwester hieß Mrs. Annie Gunn, aber der Mister war im Gefängnis und bald bluteten die Augen von Constable Flood und bald hatte er meine Schwester geschwängert. Eines Morgens im Sommer 1872 war meine Mutter 42. Sie hatte 2 Söhne im Gefängnis und auch einen Bruder und einen Onkel und einen Schwager. 2 von ihren geliebten Töchtern lagen unter der Weide begraben und Gott allein weiß, was ihr noch Schlimmes bevorstand. Achtes Päckchen, 24 Jahre. 80 ungebundene, im Quartformat gefaltete Bögen von mittlerer Stärke. Trotz vieler Stockflecken, anderer Flecken und Wasserschaden noch sehr gut lesbar. Schnitten selbst die reichsten Farmer, die jungen Baumtriebe. In einem sehr schlechten Jahr schnitten selbst die reichsten Farmer die jungen Baumtriebe ab, um ihr Vieh zu füttern. Dank seinen Beziehungen zur Regierung durfte der Squatter Whitty den Gemeindegrund pachten, weshalb ein Armer auf der von Dürre geplagten Ebene überhaupt keinen Futterplatz mehr für sein Vieh fand. Wenn man sein Pferd neben der Staatsstraße grasen ließ, holten es Whittys Handlanger und sperrten es in den Pferdestall. Ich habe gehört, dass an einem einzigen Tag 60 Pferde beschlagnahmt wurden. Sie alle gehörten armen Farmern, die dann ihren Pflug oder ihre Ernte liegen lassen und nach Oxley gehen mussten. Und dort angekommen, hatten sie vielleicht nicht mal mehr das Geld, die Pferde auszulösen, und mussten dann eine Vollmacht erteilen, um das beschlagnahmte Pferd zu verkaufen oder sich Geld leihen, was auch kein Kinderspiel ist. Ned Whitty hat unsere Prachtstuten beschlagnahmen lassen. Ich hatte nach meinem letzten Gefängnisaufenthalt beschlossen, ein ehrliches Leben zu führen und mit Tom Lloyd zusammen eine kleine Pferdezucht aufgebaut. Das ging so lange gut, bis sich unsere trächtigen Stuten auf Gemeindeland verirrten und der Widerling Whitty sie beschlagnahmen ließ. Als Whitty sie in den Pferch sperrte, beschloss ich ihm zu zeigen, dass dieses Land nicht ihm gehörte. Ich brannte seinen Hafer nicht ab und tat auch sonst nichts Schlimmes. Ich brach nur das Schloss vom Oxley-Pferch auf und nahm mir mein rechtmäßiges Eigentum. Das erschien mir damals nicht als Verbrechen und tut es auch heute nicht. Am nächsten Tag ritt mein Bruder Dan friedlich durch Oxley. Da zerrte ihn Constable Flood von seinem Pferd und schleifte ihn zur Wäscherei der Polizeikaserne. Ich werde dein Gesicht in die kochende Wäsche tauchen, wenn du nicht augenblicklich gestehst. Ich schwöre, ich bin unschuldig. Ich will diese Pferde spätestens morgen früh wieder im Pferch sehen, sonst gibt's Krieg und du bist der Erste, der draufgeht. Es war Mittag, also Essenszeit, und ich saß da mit meinem Tee, bis ich eine riesige Staubwolke sah und vorn dran meinen kleinen Bruder. Ich setzte ihn auf einen Baumstamm, um seine Verbrennungen mit Butter zu behandeln. Das werden mir Flood und Whitty büßen. Wir sollten ihnen alle Pferde stehlen. Weißt du, George King, der neue von unserer Mutter, der ist ein verdammt genialer Pferdedieb. George kann 20 Pferde auf einmal abführen, ohne sie überhaupt anzurühren. Am nächsten Morgen ritt ich alleine zur Farm meiner Mutter. Was kann ich für dich tun, Ned? George King stand an der Hüttenecke. Karabiner im Anschlag, Finger am Abzug. Dan hat verkündet, dass du eine ganze Pferdeherde dazu bringen kannst, dir zu folgen. Er sagt, das hast du von den Wilden in Arizona gelernt. Das findest du sicher umwerfend, was, Ned? Mr. Whitty hat eine große Herde draußen hinter Murray. Sie sehen aus, als ob sie gut im Futter stehen. Wenn du Whitty ein paar Ponys klauen willst, brauchst du dazu nicht meine Erlaubnis. Ich will eine ganze Herde. Ich will, dass du mir das beibringst, was du bei den Wilden gelernt hast. Na gut. Wir werden diesen einen Job gemeinsam erledigen. Wir werden uns in einer Nacht 50 Pferde von Mr. Whitty borgen. Wir treiben sie über den Murray rüber nach New South Wales. Beim Erlös machen wir halbe-halbe. Beechworth Advertiser, 5. Februar 1868. In diesem Land ist kein Pferd mehr sicher. Eine geheimnisvolle Gang raubt Pferde im großen Stil. Kein Reiter ist mir sicher, dass ihm sein Pferd nicht unter dem Hintern weggeklaut wird. Wann wird die Polizei endlich handeln? Ich war ja bislang kein Dieb gewesen und stellte nun überrascht fest, welch ein immenses Vergnügen es ist, den Reichen was zu stehlen. Als die Squatter mal an der Reihe waren zu leiden, konnten sie ihre Strafe kaum aushalten. Sie schrien sofort los wie Schweine unterm Schlachtmesser und riefen öffentliche Versammlungen ein wegen diesem schlimmen Verbrechen, und die ganze Zeit lebte ich in ihrem Hinterhof. Bald zog es andere zu uns in die Berge beim Bullock Creek. Sie kamen nicht, um ehrlicher Arbeit aus dem Weg zu gehen, ganz im Gegenteil. Wer bei mir und Dan blieb, der ließ seinen Schnaps zu Hause und arbeitete neben uns von früh bis spät mitten in dieser Wildnis. Wir rodeten und bepflanzten das Land. Wir schufen uns eine Welt, in der man uns in Ruhe lassen würde. Alles ging so lange gut, bis ich ein Mädchen kennenlernte. Na, Bushranger, ein Tänzchen gefällig? Mädchen, ich kann leider nicht tanzen. Sie schmiegte sich leicht wie ein Sommerlüftchen in meine Arme. Sie hatte grüne Augen und eine Haut so weiß wie bei Mädchen, die noch nicht lang von dem Schiff runter sind, das sie hierher gebracht hat. Ich heiße Mary Hearn und bin erst im letzten Jahr aus Temple Crown gekommen. Du bist ein wunderbarer Schüler. Noch nie habe ich einen erlebt, der so schnell das Tanzen erlernt. Irgendwann ließen wir uns atemlos auf ein Sofa fallen. Es war mit teurem Samt bezogen und hatte rote und gelbe Rosen auf dem Stoff an der Rückenlehne und sogar noch kleine Tücher zum Schutz vor fettigen Haaren. Für einen Augenblick hatte ich meine Augen geschlossen. Ned Kelly? Doch als ich sie wieder aufschlug, war sie verschwunden. Ned Kelly? Ich folgte dem Ruf den Gang runter. Er war stockfinster, bis ich zu einer offenen Tür kam. Und da stand Mary Hearn im Kerzenlicht. Ned? Sie hielt mir den Rücken zugedreht. Hilfst du mir mal mit den Haken? Dann drehte sie sich um und das Kleid glitt von ihren Schultern auf den Boden. Sie schmeckte wie Butterkuchen. Am nächsten Morgen wurde ich vom Schreien eines Babys geweckt. Ich habe nicht gewusst, dass du ein Kind hast. Ich schämte mich nun über das, was ich getan hatte. Aber wir sahen uns trotzdem wieder und langsam wurde sie mir das Wichtigste in meinem Leben. Bis ich ihr eines Tages einen Heiratsantrag machte. Ich kann dich nicht heiraten, solange du nicht weißt, wer der Vater von meinem Kind ist. Du hast mir doch erzählt, es war ein Mr. Stuckey. Mr. Stuckey heißt aber in Wirklichkeit anders. Ach ja? Wie denn? Man kennt ihn auch unter dem Namen George King. Mein Herz füllte sich mit geschmolzenem Stahl und die Wahrheit drängte sich wie Feuer durch meine Adern und ich brüllte es laut heraus. George King hat meine Mutter und meine Verlobte auf einmal entehrt! Mein Schrei erreichte vor mir den Hof meiner Mutter und als ich selber ankam, um meine Ehre ins Recht zu setzen, bot sich mir ein Bild des Grauens. Mitten auf dem Hof lag George Kings Fuchsstute, tot und zerfetzt. Ein Keilschwanz steckte seinen Kopf in ihre Eingeweide. Die Stute war mit einer Schrotflinte in den Kopf und ins Herz getroffen worden. Es gab also ein fettes Gelage, die großen Nieren waren schon fast weg und eine Spur aus glänzenden blauen Därmen ging zur Hütte meiner Mutter. Ich sah meine Mutter auf dem obersten Brett des Zauntritts. Sie wiegte sich wie eine alte Frau bei einer Totenwache. Die großen Hände mit den hervortretenden Adern hielten die Schrotflinte meines Vaters fest auf ihren Leib gepresst. Als sie sich umdrehte, waren ihre Augen tief in die Höhlen gesunken und ihre Nase schien gewachsen zu sein und ihr Haar war über Nacht völlig ergraut. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Ich konnte das Schwein nicht aufhalten. Aber das elende Pferd hat mich aufgehalten. Eine Hütte ist verflucht. Der Fluch des stinkenden Mannes hat stets auf ihr gelastet. Und ich werde sie jetzt niederbrennen, egal wie viel Geschirr dabei draufgeht. Ich wusste, dass auf nichts ein Fluch lastete. Bis auf den, den die Polizei und die Squatter uns auferlegt hatten. Die Jahre mit George sind auch ein Fluch gewesen. Zum zusätzlichen Beweis deutete sie auf die Iris, die sie um die Hütte herum gepflanzt hatte. Ich dachte schon, jetzt wäre sie übergeschnappt, dass sie selbst den Blumen die Schuld an ihrem Elend gab. Aber dann merkte ich, dass sich dazwischen was rührte und sah, dass es eine Ratte war. Die wahre Geschichte von Ned Kelly und seiner Gang von Peter Carey. Aus dem Englischen von Regina Rawlinson und Angela Schumitz. Zweiter Teil. Der Wechselbalg. Es sprachen Ned Kelly, Jan-Josef Liefers. Ned Kelly als Junge, Marlon Kittel. Alan Quinn, Maren Kreumann. Tom Kurnow, Udo Schenk. Chronist, Jens Wawrczeck. Harry Power, Christian Redl. Bill Frost, Simon Rühhag. Mary Hearn, Sascha X, sowie Martin Boss, Heinrich Gieskes, Matthias Hase, Bernd Hahn, Hans-Jörg Krumpholz, Lorenzo Liebetanz, Norman Matt, Peter Nottmeier, Gerion Nussbaum, Matthias Ponier, Frauke Pohlmann und Brigitte Wanninger. Technische Realisation Ilse Siewecke und Peer Hartnack. Regieassistenz Oliver Metz. Musik Johann Dansen. Hörspielbearbeitung und Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004.